Was tun Sie, wenn während Ihrer Reise von Osnabrück nach Warnemünde das Personal in einen unbefristeten Streik tritt? Zuerst gilt es, Ruhe zu bewahren und nicht zu verzweifeln. Als nächstes führen Sie sich die Situation doch einmal genau vor Augen. Der Zug bleibt unvermittelt auf freier Strecke stehen und fährt nicht weiter. Der Zugbegleiter gibt keine Auskünfte. Im Speisewagen erhalten Sie keine Speisen und Getränke und in der ersten Klasse keinen Service am Platz. Brezelverkäufer, Eisfrau und Servicewagenmann sind unter- oder nie aufgetaucht. Das ist alles sehr misslich. Aber unterscheidet sich dieser Zustand denn wesentlich von einer Bahnreise ohne Streik? Sie werden zugeben, nein, das tut er nicht. Sobald Sie sich zu dieser beruhigenden Erkenntnis durchgerungen haben, lehnen Sie sich bequem zurück, erfreuen Sie sich in den nächsten Stunden oder Tagen am schönen Ausblick, es sei denn, der Zug steht in einem Tunnel. In dem Fall, das Licht streikt sich ja auch, schließen Sie entspannt die Augen. Irgendwann geht dieser Streik vorbei, schließlich will auch das Bahnpersonal mal nach Hause. Übrigens ist künftig vermehrt mit Streiks zu rechnen. Seit dem großen Bahnstreik 2007-2008, bei dem sich die Lokführergewerkschaft GDL mit ihren Gehalts- und Tarifvertragsforderungen aufgrund erhöhter Verantwortung vom Rest der Bahnbelegschaft abgrenzte, ist es zu einer weiteren Diversifizierung gekommen. Die Gewerkschaft der Zugbegleiter in Norddeutschland, GDZBN, etwa fordert wegen der durch Verspätungen, Umwege und Baustellen länger gewordenen Fahrtstrecken einen eigenständigen Tarifvertrag. Von ihr grenzt sich wiederum die Gewerkschaft der Zugbegleiter in ICs in Norddeutschland, GDZILCN, entschieden ab. Da gerade das Personal der ICs im Norden weit mehr unzufriedene Fahrgäste abzufertigen habe als das Personal der übrigen Zugarten. Demgegenüber argumentiert die Gewerkschaft der Zugbegleiter in ICs in Norddeutschland-Mecklenburg-Vorpommersche Küste, GDZILCN MVK, dass ihre Angehörigen zu allem Unglück die Hauptlast des Tourismusverkehrs an Nord- und Ostsee zu tragen und deshalb einen eigenständigen Tarifvertrag deutlich eher verdient hätten. Dies stößt auf Hohngelächter bei der Gewerkschaft der Zugbegleiter in ICs in Norddeutschland-Mecklenburg-Vorpommersche Küste, Bereich Rostock-Warnemünde, GDZILCN MVK RW. Wenn einer unter den Attacken der Touristen zu leiden hat, dann doch wir, schrieb Gewerkschaftsführer Rolf Fabricius im Mitteilungsblatt Der Zugvogel. Sehr zum Ärger der Gewerkschaft der Speisewagenbegleiter in ICs in Norddeutschland-Mecklenburg-Vorpommersche Küste, Bereich Rostock-Warnemünde, GDSPICN MVK RW, deren Mitglieder die absolute Hauptlast des Tourismus zu schultern hätten, während sich andere im Kleinkinderabteil verstecken, wie ihr Vorsitzender Micha Mackenroth nicht müde wird zu betonen. Mackenroth seinerseits wird heftig attackiert von der Gewerkschaft der geschiedenen Speisewagenbegleiterinnen in ICs in Norddeutschland, Mecklenburg-Vorpommersche Küste, Bereich Rostock-Warnemünde, GDGESCH, SPICN MVK RW, unter der kompromisslosen Vorsitzenden und Sprecherin Sabine Eva Mackenroth-Hilsch. Nicht zu verwechseln mit der noch radikaleren Gewerkschaft der mehrfach geschiedenen Speisewagenbegleiterinnen in ICs in Norddeutschland, Mecklenburg-Vorpommersche Küste, Bereich Rostock-Warnemünde, GDO 50, MGESCH, SPICN MVK RW. Ihr verdammten Kerle wisst doch gar nicht, was Verantwortung im Speisewagen bedeutet. Das habt ihr doch noch nie gewusst, schrie deren erste und zweite Vorsitzende, Sprecherin und Fahrerin Gerda Janina Mackenroth Fabricius Reisemann in einem vielbeachteten Schlagabtausch im Mitternachtsprogramm von Dreisat. Weil GDGESCH SPICN MVK RW und GDU 50 MGESCH SPICN MVK RW zudem jeweils den Alleinvertretungsanspruch in ihrem Bereich fordern, ist damit zu rechnen, dass der nächste große Streik von diesen beiden Gewerkschaften ausgehen wird. Aber wie gesagt, es wird Ihnen nicht groß auffallen.